إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Dies ist der zweite Unterricht von Sharh al-Sunna von Muhammad ibn al-Hasan al-Barbahari, und es ist erklärt von Sheikh Salih al-Fawzan hafizahullah und übersetzt ins Englische von Abu Talha rahimahullah. Das letzte Mal haben wir folgende Punkte besprochen. Wir haben den Autor erwähnt, also Imam al-Barbahari rahimahullah. Dann haben wir über das Buch selber und den Titel gesprochen, also Sharh al-Sunna. Dann haben wir die verschiedenen Namen erwähnt, welche den Büchern der Aqida gegeben wurden. Dann haben wir über die Leute gesprochen, die fälschlicherweise behaupten, dass sie die Muslime vereinen wollen. Dann haben wir auch darüber gesprochen, was die Muslime vereinen wird. Anschließend haben wir darüber gesprochen, dass man, wenn man sich in Fiqh-Angelegenheiten unterscheidet, dies wird keine Spaltung unter den Muslimen hervorbringen. Aber auch haben wir erwähnt, dass sogar in den Angelegenheiten des Fiqh es Pflicht ist, zu den Beweisen zurückzukehren. Und dann haben wir auch erwähnt, dass die Leute der Sunna in sich von allen vier Madhahib innehaben. Das heißt, alle vier Madhahib gehören zu den Leuten der Sunna. Wie gesagt, war es das letzte Mal eigentlich nur eine Einführung des Buches und die Erklärung von Sheikh Salih al-Fawzan, Hafidullah, beziehungsweise die Einführung von ihm. Und heute beginnen wir mit dem eigentlichen Text des Buches. Imam al-Barbahari, rahimahullah, sagt: قال رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. Dies bedeutet übersetzt: Er, rahimahullah, sagte: Alles Lob gebührt Allah, der uns zum Islam recht leitete und damit eine Gunst erwiesen hat und der uns als beste Nation hervorgebracht hat. So bitten wir ihn um Erfolg, das zu erreichen, was er liebt und womit er zufrieden ist, und um Schutz vor dem, was er hasst und worüber er zornig ist. Sheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, sagt in der Erklärung diesbezüglich: Dies ist eine Khutbah. Dies ist die Eröffnung des Buches. Und er begann mit Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah, nach der Sunna handelnd. Bei den Propheten sallallahu alaihi wasallam war es üblich, Allah zu loben und ihn zu verherrlichen, sowohl in seinen Briefen als auch in seinen Ansprachen. Genauso wie die Salafus Salih, die rechtschaffenen Vorfahren und die Leute des Wissens, sie fingen ihre Bücher mit Bismillahirrahmanirrahim an. Dem Beispiel folgend des gewaltigen Buches, Kitabul Aziz, hiermit ist der Koran gemeint. und mit dem Ausdruck Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Dabei den Taten des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgend. Denn wenn er sallallahu alaihi wasallam etwas adressieren wollte, also ansprechen wollte, oder auf etwas hindeuten oder besprechen wollte, hat er sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala gelobt und ihn gerühmt und verherrlicht. In der Fußnote wird hier ein Beweis erwähnt. Die Fußnote, die Abu Talha rahimahullah hinzugefügt hat, ist die folgende. So wie es in der Geschichte des Islams von Dimat al-Azdi radiallahu anhu vorkommt. Dies ist ein langer Hadith und hier wird ein Teil davon in der Fußnote angegeben. Die Geschichte, wie Dimat von dem Stamm von Azd Muslim wurde. Es steht in Muslim, also in Sahih Muslim, in dem Buch von Jumu'ah, von einem Hadith von Ibn Abbas radiallahu anhuma. Um etwas nur kurz von der Geschichte zu erwähnen, so war es das, während Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam noch in Mekka war, gab es einen Mann, der Dimat hieß, welcher Ruqya für die Menschen vollzog, wenn sie von Dschinn oder etwas anderem befallen waren. Also hat er über sie etwas gelesen. Dann erreichte ihn die Nachricht, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam eine Person ist, der diese neuen Dinge sagt. Und die Leute behaupten gewisse Dinge über ihn, dass er von Dschinn besessen ist und ähnliches. So sagte Dimat, ich werde zu ihm gehen und sehen, was mit diesem Mann ist. So kam er zu Allahs Gesandtem sallallahu alaihi wasallam und er bat ihn, mit ihm zu sprechen. Als er zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam kam, teilte er ihm mit, wenn du einen Dschinn in dir hast, so kann ich über dich lesen und es kann für dich ein Heilmittel sein. Darauf sagte Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam zu ihm, alles Lob gebührt Allah, wir loben ihn und ersuchen seine Hilfe. Wen Allah recht leitet, der kann von niemandem irregeleitet werden. Und wen er in die Irre gehen lässt, so gibt es niemanden, der ihn recht leiten kann. Und ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der mit Recht angebetet werden darf, außer Allah. Er hat keinen Teilhaber und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Um fortzufahren. Als Dimat diese Worte hörte, bat er den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam dies zu wiederholen. Und der Gesandte Allahs wiederholte dies dreimal. Jedes Mal hörte er zu und reflektierte über diese Worte. Und dann sagte Dimat, ich habe die Rede der Wahrsager gehört und ich habe die Rede der Zauberer gehört und ich habe die Rede der Poeten gehört und dies ist nichts davon. Also es gleicht diesem nicht. So gib mir deine Hand, so dass ich dir den Islam gelobe. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam fragte ihn, ist es nur für dich oder auch für dein Volk? Er antwortete, eher ist es für mich und für mein Volk oder auch für mein Volk. Somit nahm er den Islam an und die Überlieferung erwähnt weiter, dass Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam eine Militäreinheit entsandte, welche sein Volk passierten. Einer in der Einheit sagte, habt ihr irgendetwas von den Leuten genommen, als ihr an ihnen passiertet? So antworteten sie, ja, ihr Gefäß zum Reinigen. Sie antworteten darauf, bringt es ihnen zurück, denn es sind die Leute von Dimat und er nahm den Islam sowohl für sich als auch für sie an. Der Hadith ist in Muslim. Nun zurück zur Erklärung von Sharh Sunnah. Nachdem Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam Allah gelobt und ihn verherrlicht hat, dann würde er das erklären, was auch immer er erklären wollte. Möge Allah ihn segnen und Heil und Frieden schenken. Somit hat der Autor, also Imam al-Barbahari, rahimahullah, diesem Beispiel Folge geleistet. Er fing nämlich mit Alhamdulillah an. Somit folgte er dieser Methode und er folgte denen, die zuvor kamen von den Salaf. Und es ist, dass man mit Alhamdulillah beginnt. Sheikh Salih al-Fawzan, Hafizullah, sagt weiter, die Bedeutung von Alhamdulillah ist, alles Lob gebührt Allah. So bedeutet es, dass alle Arten des Lobes für Allah sind, beziehungsweise Allah gebühren, dem Allmächtigen und Majestätischen. Und Alhamd bedeutet, dass man denjenigen lobt, rühmt und verherrlicht, den man loben will. Somit wird Allah subhanahu wa ta'ala gepriesen wegen seiner selbst, wegen seinem Wert, seinen Namen und Eigenschaften. Er, der Perfekte, wegen seiner perfekten Taten. Deswegen gebühren alle Arten des Lobes Allah. Und der Sheikh, Hafizullah, erwähnt einen weiteren Grund, denn alle Gaben sind von ihm. Jede einzelne Ni'ma, die wir jemals bekommen haben, ist von ihm, subhanahu wa ta'ala, allein, dem Allerhöchsten. Deswegen loben wir ihn. Was die anderen neben Allah angeht, so kann man sie in dem Maß loben, so wie die Stufe ihrer guten Behandlung ist. Wenn einer dich gut behandelt, dann kann man ihn in dieser Stufe dementsprechend auch loben. Also es soll nicht darüber hinausgehen. Er wird für diese spezifische Tat gelobt. Wie auch immer, das uneingeschränkte, komplette und der allumfassende Lob gebührt nur Allah, dem Allmächtigen und Majestätischen. Ein Lob, welches uneingeschränkt ist. Das ganze Lob ohne Einschränkungen, das heißt das totale, absolute und perfekte Lob und das allumfassende Lob ist nur für Allah alleine, dem Allmächtigen und Majestätischen. Somit ist es nicht erlaubt zu sagen, Alhamdu zu dem und dem, so dass das ganze Lob für die und die Person zugeschrieben wird. Das ist nicht erlaubt zu sagen. Mit der Bedeutung, dass dieser und jener von der Schöpfung ein allumfassendes Lob bekommt. Das ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. So wie es im Koran erwähnt wird, in Surah 1, Vers 1, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Oder in Surah 6, Vers 1, alles Lob gehört Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen und die Finsternis und das Licht gemacht hat. Oder in Surah 35, Vers 1, alles Lob gehört Allah, dem Erschaffer der Himmel und der Erde. Was nun die Aussage angeht, ich danke dem so und so, oder ich lobe den und den für die und die Sache. Also man möchte sagen, ich danke für diese spezielle Sache oder Tat. Dann ist darin kein Problem. Aber wenn man sagen will, Alhamdu für den und den, dann ist dies nicht erlaubt, außer für Allah, den Perfekten und Allerhöchsten. Und Allah, denn es heißt ja Alhamdulillah, Sheikh Salih al-Fawzan, Hafizullah, sagt, Allah ist ein Name von seinem Namen. Und seine Bedeutung ist Al-Ma'luh, Al-Ma'bud. Derjenige, der verehrt wird, Al-Ma'bud, der angebetet wird. Denn Uluhiyya bedeutet Ubudiyya. Es bedeutet derjenige, der angebetet wird. Und der Name Allahs ist ein Name, der für nichts anderes benutzt werden darf, außer für Allah. Und keiner neben Allah kann dies jemals als seinen Namen benutzen. Sogar Tyrannen, Ungläubige, Atheisten, keiner hat sich selbst Allah genannt. Pharaon, der Pharao, sagte nicht, an Allah, also ich bin Allah, sondern er sagte, ana rabbukumul a'la. Er sagte, ich bin euer höchster Herr. Somit ist dies ein Name für Allah, dem Allmächtigen und Majestätischen. Und Rabbil Alamin, so wie es in dem zweiten, also wie es in der zweiten Ayah in Suratul Fatiha vorkommt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Der Sheikh erklärt diesen Vers. Rabbil Alamin. Rabb bedeutet der Besitzer, der das Recht hat zu kontrollieren. Und Al-Alamin ist der Plural von Alam. Und es sind all die erschaffenen Dinge. Und Allah ist ihr Herr, ihr Erschaffer und ihr Verwalter und derjenige, den sie anbeten. Und er ist ihr Gott. Weiter zu der Aussage von Imam al-Barbahari. Alles Lob gebührt Allah, der uns zum Islam recht leitete. Sheikh Salih al-Fawzan sagt, Islam ist die größte Ni'ma. Islam ist die größte Gabe. Der Beweis dafür ist die Aussage Allahs in Surah Ma'idah, in Surah 5, Vers 3. Heute habe ich eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet. Und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Sheikh al-Fawzan, Hafizullah, sagt, so wurde durch den Islam die Gunst über die Muslime vervollkommnet. Und Allah, der Majestätische und Allerhöchste, sagt in Surah 10, Vers 58, sag über die Huld Allahs und über seine Barmherzigkeit, ja darüber sollen sie froh sein. Sheikh al-Fawzan sagt, mit der Huld Allahs hier ist der Islam gemeint. Und die Barmherzigkeit in dieser Ayah ist der Koran. Also sollen die Menschen sich erfreuen an dem Islam und dem Koran. Und hierzu gibt es eine Anmerkung von dem Bruder Abu Talha rahimahullah. Diese Erklärung wurde von Imam Muhammad ibn Jarir al-Tabari in seinem Tafsir von manchen der Tabi'in aufgezeigt, wie von Qatada und von anderen. Genauso wie Sheikh Salih al-Fawzan, Hafizullah, es hier erklärt. Und weiter. Und das, also das, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns zum Islam recht geleitet hat. Und das beinhaltet Erkenntnis von dir, dass der Fadl, die Gunst, die Gabe von Allah ist, dich zum Islam recht geleitet zu haben. Und dich dazu ausgerichtet zu haben und dich standhaft darauf gemacht zu haben. Und dies ist eine Gunst von Allah. Und es ist nicht durch deine Anstrengung gekommen oder deine Fähigkeit. Vielmehr ist es ein Erfolg, gegeben durch Allah, den Perfekten, den Allerhöchsten. Er ist der, der dich recht geleitet hat. Deswegen werden die Leute, wenn sie in das Paradies eintreten, am Tag des Gerichts sagen, alles Lob gehört Allah, der uns hierher geleitet hat. Wir hätten unmöglich die Rechtleitung gefunden, wenn uns Allah nicht recht geleitet hätte. Und dies ist in Surah 7, Vers 43 zu finden. Dies ist eine Gabe von Allah auf dich. Allah hat dir diese Gabe gegeben und du bist nicht durch Anstrengung oder sonstiges selber hierhin gekommen. Sheikh Salih al-Fawzan sagt weiter, seine Aussage, und er zeichnete uns damit aus und erwies uns eine Gunst damit. Sheikh Salih al-Fawzan sagt, Islam ist eine Minna, eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Nichts ist auf Allah gegenüber jemandem zu irgendetwas verpflichtet. Vielmehr zeichnet er seine Diener mit dem Islam und seinen Segnungen und mit Wohlergehen und mit Versorgung aus. Was der Sheikh erklären will, ist, dass Allah nicht jemanden recht leitet, weil er dazu verpflichtet ist, sondern es ist eine Gabe von ihm gegenüber dir. Sheikh Salih al-Fawzan sagt weiter, seine Aussage, und er brachte uns heraus zu der besten Umma. Sheikh Salih al-Fawzan sagt, dies ist von der Aussage entnommen in Surah 3, Vers 110. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Sheikh Salih al-Fawzan sagt, seine Aussage, also von Allah subhanahu wa ta'ala die Aussage in dem Vers, Kuntum, ihr seid, wie Imam al-Baghawi und andere erklärten, ist adressiert an die Muslime. Ihr seid die beste Gemeinschaft, bedeutet die beste aller Nationen, und Al-Umma, Al-Jama'a, eine Gruppe von Menschen. Die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Sheikh Salih al-Fawzan sagt, betrachtet Allahs Aussage, Linnas, für die Menschen. Somit schränken die Besten dieser Gemeinschaft sich nicht für sich selbst ein. Vielmehr vermitteln sie oder überbringen Nutzen für die Menschen, indem sie sie rufen, also Da'wah machen, und im Dschihad und im Lehren und Rechtleiten. Es ist nicht ausreichend, selber zu lernen und für sich selbst zu handeln und den Rest der Menschen zu verlassen. Vielmehr muss er den Ruf verbreiten, er muss das Wissen verbreiten und das Gute verbreiten und zu Allah rufen und das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, so dass er ein aktives Mitglied in der Gemeinschaft der Muslime ist. Daher bedeutet seine Aussage, also von Allah, die für die Menschen hervorgebracht worden ist, sie sind nicht für sich selbst hervorgebracht worden, sondern Allah brachte sie für die Menschen hervor. Eine Anmerkung von dem Bruder Abu Talha rahimahullah in der Erklärung dieser Ayah, und dies wird berichtet von At-Tirmidhi in seinem Jami, in seinem Sunan, im Buch des Tafsir, mit einer Kette der Überlieferung, die als Hasan eingestuft wurde, und der Hadith wurde als Hasan von Sheikh al-Albani eingestuft. Von Bahs ibn Hakim, von seinem Vater, von seinem Großvater, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam bezüglich dieser Ayah hörte: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Er hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam bezüglich dieser Ayah folgendes sagen: Ihr seid eine Vollendung von 70 Gemeinschaften, ihr seid die beste von ihnen und die ehrenhaftesten von ihnen bei Allah. Imam al-Bukhari rahimahullah bringt auch eine Überlieferung diesbezüglich von Abu Huraira radiallahu anhu, dass er bezüglich dieser Ayah folgendes sagte: Ihr seid die Besten der Menschen für die Menschen. Ihr bringt sie in Ketten um ihre Hälse, bis sie in den Islam eintreten. Damit ist gemeint, ihr fangt sie ein und bringt sie, und dann sehen sie die Schönheit des Islams und treten in den Islam ein. Sheikh Albani weist darauf in seiner Zusammenfassung von Al-Bukhari hin, dass Abu Huraira radiallahu anhu auch eine ähnliche Überlieferung direkt von Allahs Gesandten sallallahu alaihi wasallam berichtet. Aber er erwähnt nicht den Tafsir der Ayah. Er erwähnt nur, dass dein Herr erstaunt ist über Menschen, die das Paradies in Ketten betreten. Weiter sagt Sheikh Salih al-Fawzan, Hafidullah, seine Aussage, also die von Imam al-Barbahari, rahimahullah: So bitten wir ihn um Erfolg, das zu erreichen, was er liebt und womit er zufrieden ist. Sheikh Salih al-Fawzan sagt dazu: Eine Person sollte Allah um Standhaftigkeit bitten, auch wenn er weiß, was die Wahrheit ist, und auch wenn er danach handelt und das für seinen Glauben hält. Auch dann sollte er sich nicht sicher fühlen, dass er nicht abirren wird oder geprüft wird, so dass Prüfungen und Sorgen zu ihm kommen und ihn überwältigen, so dass er von dem Wege Allahs abirrt. Und deswegen sagte er sallallahu alaihi wasallam: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Dreher der Herzen, mache mein Herz standhaft auf deiner Religion. Sheikh al-Albani rahimahullah erklärte diesen Hadith auch für sahih. Weiter sagt Sheikh Salih al-Fawzan, Hafidullah: Und als Al-Khalil, den sich Allah zum Freund nahm, nämlich Ibrahim a.s., in seinem Bittgebet folgendes sagte, so wie es im Koran erwähnt wird, in Surah Ibrahim, Vers 36, und als Ibrahim sagte: Mein Herr, mache diese Ortschaft sicher und lasse mich und meine Kinder es meiden, Götzen zu dienen. Mein Herr, sie haben viele von den Menschen in die Irre geführt. Er a.s. war derjenige, der der Kopf des Tawhid in seiner Zeit war. Und wovor hat er Zuflucht gesucht? Schirk zu machen, die schlimmste aller Sünden. Wie oft suchen wir Zuflucht vor Schirk oder abzuehren? Er fürchtete dies für sich selbst, und ebenso ist es so, dass die Person, die stärker im Iman an Allah ist, so wird er sich mehr fürchten und sich nicht sicher fühlen in Bezug auf Versuchungen und Prüfungen. Und er wird nicht Tazkiyah für sich geben, also sich selber loben, sondern er wird immer und fortdauernd Allah um Standhaftigkeit bitten und für einen schönen Abschluss in seinem Leben. Und er wird Angst haben, einen schlechten Abschluss zu haben in seinem Leben. Und er wird sich vor Versuchungen und Sorgen und Prüfungen fürchten, und dass er abirrt und irregeleitet wird. Und die Rufer zum Schlechten wird er auch fürchten. Seine Aussage, also von Imam al-Barbahari, und um Schutz vor dem, was er hasst und worüber er zornig ist. Sheikh Saleh al-Fawzan, Hafizullah, sagt, hiermit ist gemeint, dass er, also Allah, uns recht leitet und das gestattet, was er liebt und womit er zufrieden ist in Bezug auf Taten und Aussagen und Glaubensinhalten, also was man glaubt, und dass er uns davon fernhält, was ihn erzürnt in Bezug auf Taten, Aussagen und Glaubensinhalten. Denn er ist derjenige, der recht leitet. Er, subhanahu wa ta'ala, der Perfekte und Allerhöchste. Und er ist derjenige, der Erfolg gewährt im Erreichen des Guten und des Korrekten. Und er ist derjenige, der den richtigen Weg zeigt und der die Menschen dazu leitet. Dies war der zweite Unterricht von Sharh Sunnah. Und wir danken an allererster Stelle Allah subhanahu wa ta'ala, dass er es uns ermöglicht, diese Inhalte zu lernen, durch seine Diener, die uns dies vermitteln. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er Imam al-Barbahari rahimahullah und Sheikh Saleh al-Fawzan, Hafidhullah und Abu Talha rahimahullah diesbezüglich mit Segen und Erfolg auszeichnet. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك